kleine Lisa fährt den kürzeren Weg über den Park, doch leider ohne Licht. Die Stadtväter müssen sparen, für Strom und Lampen reicht der Haushalt nicht. Am Amazonas sitzt dein Vater mit 8 Kindern um 6 Uhr abends, wenn die Nacht anbricht. Noch so viel schwere Arbeit liegt vor seinen Füßen, aber er sieht seine Hand vor Augen nicht. Energy, autonomy, from everywhere to anyone, it's free. Energy, energy, autonomy, from everywhere to anyone, it's free. Energy. Cause we are one world. Die Alex rennt durchs Haus, macht Heizungen und Lichter aus, weil die Rechnungen ihre Existenz bedrohen. Benzin heute 3 Cent billiger an einer freien Tanke, die Autoschlange 1000 Meter lang. Am Kaffee, den ich morgens trink, verdient ein Kaffeebauer in Brasilien und in Indien 10%. Wer Wasser, Wind und Sonne liebt, weiß, wie viel Energie es gibt. Und auch, sie kostet keinen Cent. Energy, autonomy, from everywhere to anyone, it's free. Energy, energy, autonomy, from everywhere to anyone, it's free. Energy, cause we are one world, one world, one world, one world. Energie, Autonomie, von überall zu jedermann und jede Frau und natürlich jeder.